Heinrich Mann, der Untertan. Ein Jahrhundertroman in 19 Folgen. Gelesen von Hans Korte. Ein Podcast von Bayern 2. Herr Jemmersch, und ich doch auch, ertönte es von dünner Schreistimme aus unsichtbaren Tiefen. Und in Schatten der Gewölbe entstieg ein kleiner Greis mit flatternden weißen Haaren. Er schwankte herbei, seine Brillengläser funkelten, seine Backen glühten und er schrie: »Der Herr Major Kunze, nun da, alter Kriegskamerad, bei Ihnen geht's ja zu wie Tunnemolz in Frankreich. Ich sag's aber immer, gut gelebt und lieber ein paar Jahre länger.« Der Major stellte ihn vor: »Herr Gymnasialprofessor Kühnchen.« Wie es kam, dass er dort hinten im Dunkeln vergessen worden sei, darüber äußerte der kleine Greis die lebhaftesten Vermutungen. Früher hatte er sich in einer Gesellschaft befunden. Da muss ich wohl ein bisschen eingeschlummert sein. Und da seien die verdammten Lummis mir ausgerückt. Der Schlaf hatte ihm vom Feuer der genossenen Getränke noch nichts genommen. Er erinnerte prahlerisch kreischend den Major an ihre gemeinsamen Taten im eisernen Jahr. »Die Frontiers«, schrie er. Und aus seinem faltigen, zahnlosen Munde rann Feuchtigkeit. »Das war sie, edle Bande. Wie die Herren mich da sehen, habe ich doch noch immer einen steifen Finger. Da hat mich ihr Frank die Röhr draufgebissen. Bloß weil ich ihm mit meinem Säbel ein kleines bisschen die Kehle abschneiden wollte. So eine Gemeinheit von dem Kerl.« Er zeigte den Finger am Tisch umher und erregte Ausrufe der Bewunderung. Diederichs begeisterte Gefühle freilich mischten sich mit Schrecken. Er musste sich in die Lage des Frank die Röhrs denken. Der kleine, leidenschaftliche Greis kniete auf seiner Brust und setzte ihm die Klinge an den Hals. Er war genötigt, einen Augenblick hinauszugehen. Wie er zurückkehrte, gaben der Major und Professor Kühnchen einander überschreiend den Bericht eines wilden Kampfes. Man verstand keinen. Aber Kühnchen schrillte immer schärfer durch das Gebrüll des anderen, bis er es zum Schweigen gebracht hatte und ungestört aufschneiden konnte. »Nee, alter Freund, Sie sind ein anschlägscher Kopf. Wenn Sie die Treppe runterfallen, verfehlen Sie keine Stufe. Aber das Feuer damals an dem Haus, wo die Frank die Röhrs drin saßen, das hat Kühnchen angelegt, da gibt's nichts. Ich hab doch eine Kriegslist gebraucht und hab mich totgestellt. Da haben die dummen Luder nicht gemerkt. Und wie sie erst gebrannt hat, nur versteht sich, da haben sie an der Verteidigung des Vaterlandes keinen Geschmack mehr gefunden. Und bloß noch raus, bloß noch Sofkippe. Da hätten sie nur aber uns Deutsche sehen sollen. Von der Mauer haben sie weggeschossen, wie sie runterkrabbeln wollten. Luftsprünge haben sie gemacht, wie der Garnigel. Kühnchen musste seine Erfindung unterbrechen. Er kicherte durchdringend, indes die Tafelrunde dröhnend lachte. Kühnchen erholte sich. »Die falschen Luder hatten uns aber auch tückisch gemacht. Und die Weiber, nee, meine Herren, so was Besartiges wie die französischen Weiber, das gibt sie's überhaupt nicht mehr. Heißes Wasser hatten sie uns auf der Kappe geschüttet. Nun frage ich Sie, tut das eine Dame? Wie's brannte, warfen sie die Kinder aus dem Fenster und wollten auch noch von uns, dass wir sie aufhängen sollten. Hübsch nicht, aber dumm. Mit unseren Bajonetten haben wir die kleinen Luder aufgefangen und dann die Damen.« Kühnchen hielt die gichtigen Finger gekrümmt wie um einen Gewehrkolben und sah dabei nach oben, als gäbe es noch jemand aufzuspießen. Seine Brillengläser funkelten. Er log weiter. »Zuletzt kam eine ganz dicke ran, die konnte von vorn nicht durchs Fenster, drum versuchte sie mal, ob sie nicht von hinten ginge. Da hast du nur aber nicht mit Kühnchen gerechnet, mein Schüppchen. Ich nicht faul, steiche auf die Schulter von zwei Kameraden drauf und kitzle sie mit meinem Bajonette in ihren dicken französischen...« Mehr hörte man nicht. Der Beifall war zu laut. Der Professor sagte noch: »Jeden Seetang erzähle ich die Geschichte in edlen Worten meiner Klasse. Die Jungen sollen wissen, was sie für Heldenväter gehabt haben.« Man war sich einig, dass dies die nationale Gesinnung des jungen Geschlechts nur fördern könne, und man stieß an mit Kühnchen. Vor lauter Begeisterung hatte noch keiner bemerkt, dass ein neuer Gast an den Tisch getreten war. Jadasson sah plötzlich den bescheidenen grauen Mann im hohen Zollernmantel und winkte ihm gönnerhaft. »Na, man immer ran, Herr Notgroschen!« Diederich herrschte ihn an, aus seinen Hochgefühlen heraus. »Wer sind Sie?« Der Fremde dienerte. »Notgroschen, Redakteur der Netziger Zeitung.« »Also Hungerkandidat«, sagte Diederich und blitzte. »Verkommene Gymnasiasten, Abiturientenproletariat, Gefahr für uns!« Alle lachten. Der Redakteur lächelte demütig mit. »Seine Majestät hat Sie gekennzeichnet«, sagte Diederich. »Na, Setzen Sie sich. Er schenkte ihm sogar Sekt ein und Notgroschen trank in dankbarer Haltung. Nüchtern und befangen sah er in der Gesellschaft umher, deren Selbstbewusstsein durch die vielen leer am Boden stehenden Flaschen so sehr gesteigert worden war. Man vergaß ihn sogleich wieder. Er wartete geduldig, bis jemand ihn fragte, wieso er denn mitten in der Nacht noch hier hereinschneie. »Ich muss das Blatt doch fertig machen«, erklärte er darauf, wichtig wie ein kleiner Beamter. »Die Herren wollen morgen früh in der Zeitung lesen, wie das war mit dem erschossenen Arbeiter.« »Das wissen wir besser als Sie«, schrie Diederich. »Sie saugen sich das ja doch nur aus Ihren Hungerpfoten.« Der Redakteur lächelte entschuldigend und er hörte ergeben zu, wie alle durcheinander ihm die Vorgänge darstellten. Als der Lärm sich legte, setzte er an, »Da der Herr dort Dr. Hässling«, sagte Diederich scharf. »Notgroschen«, murmelte der Redakteur. »Da Sie vorhin den Namen des Kaisers erwähnten, wird es die Herren interessieren, dass wieder eine Kundgebung vorliegt. Ich verbitte mir jede Nörgelei«, heischte Diederich. Der Redakteur duckte sich und legte die Hand auf die Brust. »Es handelt sich um einen Brief des Kaisers.« »Der ist Ihnen wohl wieder mal durch einen infamen Vertrauensbruch auf den Schreibtisch geflogen«, fragte Diederich. Notgroschen stellte beteuernd die Hand vor sich hin. »Er ist vom Kaiser selbst zur Veröffentlichung bestimmt. Morgen früh werden Sie ihn in der Zeitung lesen. Hier ist die Druckfahne.« »Legen Sie los, Doktor«, befahl der Major. Diederich rief, »Wieso Doktor? Sind Sie Doktor?« Aber man interessierte sich nur noch für den Brief. Man entriss dem Redakteur den Zettel. »Bravo«, rief ja das Sohn, der noch ziemlich mühelos las. »Seine Majestät bekennt sich zum positiven Christentum.« Pastor Zillig frohlockte so heftig, dass sich Schluck auf einstellte. »Das ist was für Heuteufel! Endlich kriegt so ein frecher Wissenschaftler, was ihm gehört. An die Offenbarungsfrage machen Sie sich heran. Die verstehe ja ich kaum. Und ich habe Theologie studiert.« Professor Kühnchen schwenkte die Blätter hoch in der Luft. »Meine Herren, wenn ich den Brief nicht in der Klasse lesen lasse und als Aufsatzthema gäbe, will ich nicht mehr Kühnchen heißen.« Diederich war tief ernst. »Jawohl, war Hammurabi ein Werkzeug Gottes. Ich möchte mal sehen, wer das leugnet.« Und er blitzte umher. Notgroschen krümmte die Schultern. »Na und Kaiser Wilhelm der Große«, fuhr Diederich fort, »von dem bitte ich es mir ganz energisch aus. Wenn der kein Werkzeug Gottes war, dann weiß Gott überhaupt nicht, was ein Werkzeug ist.« »Ganz meine Meinung«, versicherte der Major. Glücklicherweise widersprach auch sonst niemand, denn Diederich war zum Äußersten entschlossen. An den Tisch geklammert, stemmte er sich von seinem Stuhl empor. »Aber unser herrlicher junger Kaiser«, fragte er drohend. Von allen Seiten antwortete es: »Persönlichkeit, impulsiv, vielseitig, origineller Denker.« Diederich war nicht befriedigt. »Ich beantrage, dass er auch ein Werkzeug ist.« Es ward angenommen. »Und ich beantrage ferner, dass wir seine Majestät von unserem Beschluss telegraphisch in Kenntnis setzen.« »Ich befürworte den Antrag«, brüllte der Major. Diederich stellte fest, einmütige, begeisterte Annahme, und fiel auf seinen Sitz zurück. Kühnchen und Jadassohn machten sich gemeinsam an die Abfassung der Depesche. Sie lasen vor, sobald sie etwas gefunden hatte. »Eine im Ratskeller zu Netzig versammelte Gesellschaft«, »tagende Versammlung«, forderte Diederich. Sie fuhren fort: »Versammlung nationalgesinnter Männer, national und christlich«, ergänzte Pastor Zillig. »Aber wollen die Herren denn wirklich?«, fragte Notgroschen leise flehend. »Ich dachte, es sei ein Scherz.« Da ward Diederich zornig. »Wir scherzen nicht mit den heiligsten Gütern. Ich soll Ihnen das wohl handgreiflich klar machen, Sie verkrachter Abiturient!« Da Notgroschens Hände den vollkommensten Verzicht beteuerten, war Diederich sofort wieder ruhig und sagte: »Brust!« Dagegen schrie der Major, als sollte er platzen: »Wir sind die Herren, auf die seine Majestät sich verlassen kann!« Ja, das Sohn bat um Ruhe und er las: »Die im Ratskeller zu Netzig tagende Versammlung national und christlich gesinnter Männer entbietet Eurer Majestät ihre einmütige, begeisterte Huldigung angesichts von Eurer Majestät erhebendem Bekenntnis einer geoffenbarten Religion. Wir beteuern unseren tiefsten Abscheu vor dem Umsturz in jeder Gestalt und sehen in der heute bei uns in Netzig erfolgten mutigen Tat eines Postens die erfreuliche Bestätigung, dass Eure Majestät nicht weniger als Hammurabi und Kaiser Wilhelm der Große das Werkzeug Gottes ist.« Man klatschte und Jandersson lächelte geschmeichelt. »Unterschreiben«, rief der Major. »Oder hat einer der Herren noch etwas zu bemerken?« Notgroschen räusperte sich. »Nur ein einziges Wort mit aller gebührenden Bescheidenheit.« »Das möchte ich mir ausbitten«, sagte Dietrich. Der Redakteur hatte sich Mut getrunken. Er schwankte auf seinem Sitz und kicherte ohne Grund. »Ich will ja gar nichts gegen den Posten sagen, meine Herren. Ich habe mir sogar schon immer gedacht, Soldaten sind zum Schießen da. Also, ja, aber wissen wir, ob auch der Kaiser so denkt?« »Ja, selbstverständlich. Verlück!« »Präzedenzfälle sind ganz schön, aber wir wissen doch alle, dass der Kaiser ein origineller Denker und impulsiv ist. Er lässt sich nicht gern vorgreifen. Wenn ich in der Zeitung schreiben wollte, dass Sie, Herr Dr. Hässling, Minister werden sollten, dann werden Sie es gerade nicht.« »Jüdische Verdrehungen«, rief Jadasson. Der Redakteur entrüstete sich. »Ich schreibe 1,5 Spalten Stimmung an jedem hohen Kirchenfest. Der Posten aber, der kann auch wegen Mord angeklagt werden. Dann sind wir reingefallen.« Eine Stille folgte. Der Major legte nachdenklich den Bleistift aus der Hand. Dietrich ergriff ihn. »Sind wir nationale Männer?« Und er unterschrieb wuchtig. Da brach Begeisterung aus. Notgroschen wollte gleich als Zweiter drankommen. »Aufs Telegrafenamt!« Dietrich gab Auftrag, dass die Rechnung ihm morgen zugestellt werde, und man brach auf. Notgroschen war auf einmal voll ausschweifender Hoffnungen. »Wenn ich die kaiserliche Antwort bringen kann, komme ich zu Scherl.« Der Major brüllte, »Wir wollen doch mal sehen, ob ich noch lange Wohltätigkeitsfeste arrangiere.« Pastor Zillig sah die Leute sich in seiner Kirche erdrücken und Heuteufel von der Menge gesteinigt. Kühnchen schwärmte von Blutbädern in den Straßen von Netzig. Jadasson krähte, »Erlaubt sich vielleicht jemand einen Zweifel an meiner Kaisertreue?« Und Dietrich, »Der alte Buck soll sich hüten, Klüsing in Gausenfeld auch, wir erwachen aus dem Schlummer.« Die Herren hielten sich alle sehr gerade und manchmal schoss einer unvermutet ein Stück vorwärts. Mit ihren Stöcken strichen sie tosend über die herabgelassenen Rollläden und im Takt voneinander unabhängig sangen sie die Wacht am Rhein. An der Ecke des Landgerichts stand ein Schutzmann, aber zu seinem Glück rührte er sich nicht. »Wollen Sie vielleicht etwas, Männchen?« rief Notgroschen, der aus Rand und Band war. »Wir telegrafieren an den Kaiser!« Vor dem Postgebäude ward Pastor Zillig, der den schwächsten Magen hatte, von einem Unglück betroffen. Indes die anderen ihm seine Lage zu erleichtern suchten, klingelte Dietrich den Beamten heraus und gab das Telegramm auf. Als der Beamte es gelesen hatte, betrachtete er Dietrich zögernd. Aber Dietrich blitzte ihn so furchtbar an, dass er zurückschrak und seine Pflicht tat. Dietrich inzwischen fuhr ohne Zweck fort zu blitzen und steinern dazustehen, in der Haltung des Kaisers, wenn nun ein Flügeladjutant ihm die Heldentat des Postens meldete und der Chef des Zivilkabinetts ihm die Huldigungsdepesche überbrachte. Dietrich fühlte den Helm auf seinem Kopf. Er schlug gegen den Säbel an seiner Seite und sagte, »Ich bin sehr stark!« Der Telegraphist hielt es für eine Reklamation und zählte ihm das kleine Geld nochmals vor. Dietrich nahm es, trat an einen Tisch und warf einige Zeilen auf ein Papier. Dann steckte er es zu sich und kehrte zu den Herren zurück. Sie hatten für den Pastor eine Droschke beschafft. Er fuhr soeben fort und winkte weinend aus dem Fenster, als sei es für ewig. Ja, das Sohn bog beim Theater um eine Ecke, obwohl der Major ihm nachbrüllte, seine Wohnung sei doch ganz woanders. Plötzlich war dann auch der Major fort. Und Dietrich gelangte mit Notgroschen allein in die Lutherstraße. Vor dem Walhalla-Theater war der Redakteur nicht mehr weiterzubringen. Mitten in der Nacht wollte er das elektrische Wunder sehen, eine Dame, die dort Feuer sprühen sollte. Dietrich musste ihm ernstlich vorhalten, dass dies nicht die Stunde für solche Frivolitäten sei. Übrigens vergaß Notgroschen das elektrische Wunder, sobald er das Haus der Netziger Zeitung erblickte. »Aufhalten«, schrie er, »die Maschine aufhalten, das Telegramm der nationalen Männer muss noch hinein. Sie wollen es doch morgen früh in der Zeitung lesen«, sagte er zu einem vorübergehenden Nachtwächter. Da packte Dietrich ihn fest am Arm. »Nicht nur dieses Telegramm«, sagte er kurz und leise, »ich habe noch ein anderes.« Er zog ein Papier aus der Tasche. Der Nachttelegraphist ist ein alter Bekannter von mir. Er hat es mir anvertraut. Über diese Herkunft werden Sie mir strenge Diskretion versprechen. Der Mann wäre sonst in seiner Stellung bedroht. Da Notgroschen sofort alles versprach, sagte Diederich, ohne das Papier dabei anzusehen, es ist an das Regimentskommando gerichtet und vom Obersten selbst dem Posten mitzuteilen, der heute den Arbeiter erschossen hat. Es lautet: Für deinen auf dem Felde der Ehre vor dem inneren Feind bewiesenen Mut spreche ich dir meine kaiserliche Anerkennung aus und ernenne dich zum Gefreiten. Überzeugen Sie sich. Und Diederich reichte dem Redakteur das Papier hin. Aber Notgroschen sah es nicht an. Er starrte nur wie entgeistert auf Diederich, auf seine steinerne Haltung, den Schnurrbart, der ihm in die Augen stach, und die Augen, die blitzten. »Jetzt glaube ich fast«, stammelte Notgroschen, »Sie haben so viel Ähnlichkeit mit...« Diederich würde, wie in der besten Neuteutonenzeit, das Mittagessen verschlafen haben. Aber die Rechnung vom Ratskeller kam, und sie war bedeutend genug, dass er aufstehen und ins Kontor gehen musste. Ihm war sehr schlecht, und man machte ihm auch noch Unannehmlichkeiten, sogar die Familie. Die Schwestern verlangten ihr monatliches Toilettgeld, und als er erklärte, dass er es jetzt nicht habe, hielten sie ihm den alten Südbier vor, der es immer gehabt habe. Diesem Versuch einer Auflehnung begegnete Diederich energisch. Mit rauer Katerstimme setzte er den Mädchen auseinander, sie würden sich noch an ganz andere Dinge gewöhnen müssen. Südbier freilich, der habe immer nur hergegeben und die Fabrik heruntergewirtschaftet. Wenn ich euch heute euren Anteil auszahlen sollte, würdet ihr euch verflucht wundern, wie wenig es wäre. Während er dies sagte, empfand er es als durchaus unberechtigt, dass er irgendeinmal sollte gezwungen werden können, die beiden am Geschäft zu beteiligen. Man müsste das verhindern können, dachte er. Sie dagegen wurden auch noch herausfordernd. Also wir können die Modisti nicht bezahlen, aber der Herr Doktor trinkt Sekt für 150 Mark. Da war Diederich furchtbar anzusehen. Seine Briefe erbrach man. Er wurde ausspioniert. Er war nicht der Herr im Hause, sondern ein Kommis, ein Neger, der für die Damen schuftete, damit sie den ganzen Tag faulenzen konnten. Er schrie und stampfte, dass die Gläser klirrten. Frau Häßling flehte wimmernd. Die Schwestern widersprachen nur noch aus Angst. Aber Diederich war im Zuge. »Was erlaubt ihr euch, Gänse wie ihr? Was wisst ihr, ob die 150 Mark nicht eine glänzende Kapitalsanlage sind? Jawohl, Kapitalsanlage. Meint ihr, ich saufe mit den Idioten Sekt, wenn ich nichts von ihnen will? Davon wisst ihr hier in Netzig noch nichts. Das ist der neue Kurs. Es ist«, er hatte das Wort, »großzügig ist das. Großzügig.« Und er warf die Tür hinter sich zu. Frau Häßling ging ihm vorsichtig nach, und als er im Wohnzimmer ins Sofa gesunken war, nahm sie seine Hand und sagte, »Mein lieber Sohn, ich bin mit dir.« Dabei sah sie ihn an, als wollte sie aus dem Herzen beten. Diederich verlangte einen sauren Hering, und dann beklagte er sich zornig, wie schwer es sei, in Netzig den neuen Geist einzuführen. Wenigstens hier im Hause sollte man seine Kraft nicht untergraben. »Ich habe Großes mit euch vor, aber das überlasst gefälligst meiner besseren Einsicht. Einer muss Herr sein. Unternehmungsgeist und Großzügigkeit gehören freilich dazu. Södbier ist dabei nicht zu brauchen. Eine Weile lasse ich den Alten noch verschnaufen, dann wird er ausgeschifft.« Frau Häßling versicherte sanft, ihr lieber Sohn werde schon um seiner Mutter willen immer genau wissen, was er tun müsse. Und dann begab Diederich sich ins Kontor und schrieb einen Brief an die Maschinenfabrik Büschli und Co. in Eschweiler, um bei ihr einen neuen Patent-Doppelholländer System Meyer zu bestellen. Er ließ den Brief offen daliegen und ging hinaus. Wie er zurückkam, stand Südbier vor seinem Pult, und es war kein Zweifel, unter seinem grünen Augenschirm weinte er. Es tropfte auf den Brief. »Sie müssen ihn nochmal abschreiben lassen«, sagte Diederich kühl. Da begann Südbier, »Junger Herr, unser alter Holländer ist kein Patentholländer, aber er stammt noch aus der ersten Zeit des alten Herrn. Mit ihm hat er angefangen, und mit ihm ist er groß geworden. Na, und ich hege meinerseits den Wunsch, mit meinem eigenen Holländer groß zu werden«, sagte Diederich schneidend. Südbier jammerte. Unser Alter hat uns noch immer genügt. Mir nicht. Södbier schwur, er sei so leistungsfähig wie die allerneuesten, die nur durch schwindelhafte Reklame emporgetragen würden. Als Diederich hart blieb, öffnete der Alte die Tür und rief hinaus: »Fischer, kommen Sie mal her!« Diederich ward unruhig. »Was wollen Sie von dem Menschen? Ich verbitte mir, dass er sich einmischt!« Aber Södbier berief sich auf das Zeugnis des Maschinenmeisters, der in den größten Betrieben gearbeitet habe. »Nun, Fischer, sagen Sie mal dem Herrn Doktor, wie leistungsfähig unser Holländer ist.« Diederich wollte nicht hören. Er lief hin und her, überzeugt, der Mensch werde die Gelegenheit ergreifen, ihn zu ärgern. Stattdessen begann Napoleon Fischer mit einer uneingeschränkten Anerkennung von Diederichs Sachverständigkeit. Und dann sagte er über den alten Holländer alles Ungünstige, das sich irgend über ihn denken ließ. Wenn man Napoleon Fischer hörte, war er schon nah daran gewesen zu kündigen, nur weil ihm der alte Holländer nicht gefiel. Diederich schnaubte, er habe wahrhaftig Glück, dass ihm die wertvolle Kraft des Herrn Fischer nun doch erhalten bleibe. Aber der Maschinenmeister erklärte ihm, ohne sich auf seine Ironie einzulassen, nach der Abbildung im Prospekt alle Vorzüge des neuen Patentholländers, vor allem seine höchst bequeme Bedienung. »Wenn ich Ihnen nur Arbeit erspare«, schnaubte Diederich. »Sonst wünsche ich mir nichts. Danke, Sie können gehen.« Als der Maschinenmeister hinaus war, beschäftigten Södbier und Diederich sich eine lange Weile jeder für sich. Plötzlich fragte Södbier: »Und womit sollen wir ihn bezahlen?« Diederich war sofort feuerrot. Auch er hatte die ganze Zeit an nichts weiter gedacht. »Ach was«, schrie er, »bezahlen! Erstens mache ich eine lange Lieferungsfrist aus, und dann, wenn ich mir einen so teuren Holländer bestelle, meinen Sie vielleicht, ich weiß nicht wozu? Nein, mein Lieber, dann muss ich wohl bestimmte Aussichten auf baldige Ausdehnung des Geschäftes haben, über die ich mich heute noch nicht äußern will.« Damit verließ er das Kontor in strammer Haltung, trotz inneren Zweifels. Dieser Napoleon Fischer hatte sich beim Hinausgehen nochmals umgesehen, mit einem gewissen Blick, als habe er den Chef gehörig hineingelegt. »Umdroht von Feinden«, dachte Diederich, und reckte sich noch straffer. »Da sind wir erst recht stark. Ich werde Sie schon zerschmettern. Sie sollten erfahren, mit wem Sie es zu tun hatten.« Daher führte er einen Gedanken aus, der ihm schon beim Erwachen gekommen war. Er ging zum Doktor Heuteufel. Dieser hielt eben seine Sprechstunde ab und ließ ihn warten. Dann empfing er ihn in seinem Operationszimmer, wo alles Geruch und Gegenstände Diederich an frühere, peinliche Besuche erinnerte. Dr. Heuteufel nahm die Zeitung vom Tisch, lachte kurz und sagte: »Nun, Sie kommen wohl her, um zu triumphieren. Gleich zwei Erfolge. Ihre Sekthuldigung ist drin. Na, und die Depesche des Kaisers an den Posten lässt von Ihrem Standpunkt aus wohl nichts zu wünschen.« »Welche Depesche?«, fragte Diederich. Dr. Heuteufel zeigte sie ihm. Diederich las: »Für deinen auf dem Felde der Ehre vor dem inneren Feind bewiesenen Mut spreche ich dir meine kaiserliche Anerkennung aus und ernenne dich zum Gefreiten.« Wie es hier gedruckt stand, machte es ihm den Eindruck vollkommener Echtheit. Er war sogar ergriffen. Mit männlicher Zurückhaltung sagte er: »Das ist jedem Nationalgesinnten aus dem Herzen gesprochen.« Da Heuteufel nur die Achseln zuckte, holte Diederich Atem. »Nicht deswegen bin ich hergekommen, sondern um unsere beiderseitigen Beziehungen festzulegen.« »Die seien wohl schon festgelegt«, erwiderte Heuteufel. »Nein, durchaus noch nicht.« Diederich versicherte, dass er einen ehrenvollen Frieden wünsche. Er sei bereit, im Sinne eines wohlverstandenen Liberalismus zu wirken, falls man dagegen seine streng nationale und kaisertreue Überzeugung achte. Dr. Heuteufel erklärte dies einfach für Phrasen. Da verlor Diederich die Fassung. Dieser Mensch hielt ihn in der Hand. Er konnte ihn mit Hilfe eines Dokumentes als Feigling hinstellen. Das höhnische Lächeln in seinem gelben Chinesengesicht, diese überlegene Haltung, waren eine fortwährende Anspielung. Aber er sprach nicht. Er ließ das Schwert weiterschweben über Diederichs Haupt. Der Zustand musste aufhören. »Ich fordere Sie auf«, sagte Diederich, heiser vor Erregung, »mir meinen Brief zurückzugeben.« Heuteufel tat erstaunt: »Welchen Brief?« »Den ich Ihnen wegen des Militärs geschrieben habe, als ich dienen sollte.« Darauf dachte der Arzt nach. Ach so, weil Sie sich drücken wollten. Ich dachte mir schon, Sie würden meine unvorsichtigen Äußerungen in einem für mich beleidigenden Sinne auslegen. Ich fordere Sie nochmals zur Rückgabe des Briefes auf. Und Diederich trat drohend vor. Heuteufel wich nicht. Lassen Sie mich in Ruhe. Ihren Brief habe ich nicht mehr. Ich verlange Ihr Ehrenwort. Das gebe ich nicht auf Befehl. Dann mache ich Sie auf die Folgen Ihrer illoyalen Handlungsweise aufmerksam. Sollten Sie mir mit dem Brief bei irgendeiner Gelegenheit Unannehmlichkeiten verursachen wollen, so liegt Bruch des Amtsgeheimnisses vor. Dann denunziere ich Sie der Ärztekammer, stelle Strafantrag gegen Sie und biete allen meinen Einfluss auf, um Sie unmöglich zu machen. In höchster Erregung, fast stimmlos, Sie sehen mich zum Äußersten entschlossen. Zwischen uns gibt es nur noch einen Kampf bis aufs Messer. Dr. Heuteufel sah ihn neugierig an. Er schüttelte den Kopf, sein Chinesenschnurrbart schaukelte, und er sagte, »Sie sind heiser.« Diederich fuhr zurück. Er stammelte, »Was geht Sie das an?« »Gar nichts«, sagte Heuteufel. »Es interessiert mich nur von früher her, weil ich Ihnen sowas ja immer vorausgesagt habe.« »Was denn? Wollen Sie sich gefälligst äußern?« Aber das lehnte Heuteufel ab. Diederich blitzte ihn an. »Ich muss Sie energisch auffordern, Ihre ärztliche Pflicht zu tun.« »Er sei nicht sein Arzt«, erwiderte Heuteufel. Darauf sank Diederichs herrische Miene zusammen und er forschte klagend. »Manchmal habe ich ja Schmerzen im Hals. Glauben Sie denn, dass es schlimmer wird? Habe ich was zu befürchten?« »Ich rate Ihnen, einen Spezialisten zu konsultieren.« »Sie sind hier doch der Einzige. Um Gottes Willen, Herr Doktor, Sie versündigen sich. Ich habe eine Familie zu erhalten. Dann sollten Sie weniger rauchen, auch weniger trinken. Gestern Abend war es zu viel.« »Ach so.« Diederich richtete sich auf. »Sie gönnen mir den Sekt nicht. Und dann wegen der Huldigungsadresse.« »Wenn Sie unlautere Motive bei mir vermuten, brauchen Sie mich nicht zu fragen.« Aber Diederich flehte schon wieder. »Sagen Sie mir wenigstens, ob ich Krebs kriegen kann.« Heuteufel blieb streng. »Nun, Sie waren schon immer skrofulös und rachitisch. Sie hätten nur dienen sollen. Dann wären Sie nicht so aufgeschwemmt.« Schließlich ließ er sich zu einer Untersuchung herbei und nahm eine Pinselung des Kehlkopfes vor. Diederich erstickte, rollte angstvoll die Augen und umklammerte den Arm des Arztes. Heuteufel zog den Pinsel heraus. »So komme ich natürlich nicht hin«, er feixte durch die Nase. »Sie sind noch wie früher.« Sobald Diederich wieder zu Luft gekommen war, machte er sich fort aus dieser Schreckenskammer. Vor dem Hause, noch mit Tränen in den Augen, stieß er auf den Assessor Jadasson. »Nanu«, sagte Jadasson, »ist Ihnen die Kneiperei nicht bekommen? Und ausgerechnet zu Heuteufel gehen Sie?« Diederich versicherte, sein Befinden sei glänzend, aber aufgeregt habe ich mich über den Menschen. Ich gehe hin, weil ich es als meine Pflicht betrachte, eine befriedigende Erklärung zu verlangen für die gestrigen Äußerungen dieses Herrn Lauer. Mit Lauer selbst zu verhandeln, hat für einen Mann von meiner korrekten Gesinnung natürlich nichts Verlockendes. Jadasson schlug vor, in Klapps Bierstube einzutreten. »Ich gehe also hin«, fuhr Diederich drinnen fort, »in der Absicht, die ganze Geschichte mit der Besoffenheit des betreffenden Herrn zu entschuldigen, schlimmstenfalls mit seiner zeitweiligen Geistesumnachtung. Was meinen Sie stattdessen? Frech wird Heuteufel, markiert Überlegenheit, übt zynische Kritik an unserer Huldigungsadresse und, Sie werden es nicht glauben, sogar an dem Telegramm seiner Majestät.« »Nun, und?« fragte Jadasson, dessen Hand sich mit Fräulein Klapsch beschäftigte. »Für mich gibt es kein Und mehr. Ich bin mit dem Herrn fertig fürs Leben«, rief Diederich, trotz dem schmerzlichen Bewusstsein, dass er am Mittwoch wieder zum Pinseln musste. Jadasson versetzte schneidend, »aber ich nicht.« Und da Diederich ihn ansah, »es gibt nämlich eine Behörde, die sich die Königliche Staatsanwaltschaft nennt und die für Leute wie diese Herren Lauer und Heuteufel ein nicht zu unterschätzendes Interesse hegt.« Damit ließ er Fräulein Klapp Schluss und bedeutete ihr, sie möge verschwinden. »Wie meinen Sie das?« fragte Diederich, unheimlich berührt. »Ich denke, Anklage wegen Majestätsbeleidigung zu erheben.« »Sie?« »Jawohl, ich. Staatsanwalt Pfeiffer hat Krankheitsurlaub, ich bin dran. Und wie ich unmittelbar nach dem gestrigen Vorfall vor Zeugen festgestellt habe, war ich bei der Verübung des Deliktes nicht anwesend, bin also keineswegs verhindert, in dem Prozess die Anklagebehörde zu vertreten. Aber wenn niemand die Sache anzeigt? Ja, das schon lächelte grausam. Das haben wir Gott sei Dank nicht nötig. Übrigens erinnere ich Sie daran, dass Sie selbst gestern Abend sich uns als Zeugen anboten. Davon weiß ich nichts, sagte Dieterich schnell. Ja, das schon klopfte ihm auf die Schulter. Sie werden sich an alles wieder erinnern, hoffe ich, wenn Sie unter Ihrem Eid stehen. Da entrüstete Dietrich sich. Er ward so laut, dass Klapsch diskret ins Zimmer spähte. Herr Assessor, ich muss mich sehr wundern, dass Sie private Äußerungen meinerseits. Sie haben offenbar die Absicht, mit Hilfe eines politischen Prozesses schneller Staatsanwalt zu werden. Aber ich möchte wissen, was mich Ihre Karriere angeht. Na, und mich die Ihre? Fragte Jadasson. So, dann sind wir Gegner. Ich hoffe, es wird sich vermeiden lassen. Und Jadasson setzte ihm auseinander, dass er keinen Grund habe, den Prozess zu fürchten. Sämtliche Zeugen der Vorgänge im Ratskeller würden dasselbe aussagen müssen wie er selbst, auch Lauers Freunde. Dietrich werde sich keineswegs zu weit vorwagen. Das habe er leider schon getan, erwiderte Dietrich, denn schließlich sei er es, der mit Lauer den Krach gehabt habe. Aber Jadasson beruhigte ihn. Wer fragt danach? Es handelt sich darum, ob die inkriminierten Worte von Seiten des Herrn Lauer gefallen sind. Sie machen, wie die anderen Herren, einfach ihre Aussage. Wenn Sie wollen, mit Vorsicht. Mit großer Vorsicht, versicherte Dietrich. Und angesichts von Jadassons teuflischer Miene, wie komme ich dazu, einen anständigen Menschen wie Lauer ins Gefängnis zu bringen? Jawohl, einen anständigen Menschen. Denn eine politische Gesinnung ist in meinen Augen keine Schande. Besonders nicht bei dem Schwiegersohn des alten Buck, den Sie vorläufig noch brauchen, schloss Jadasson. Und Dietrich ließ den Kopf sinken. Dieser jüdische Streber beutete ihn schamlos aus und er konnte nichts machen. Da sollte man noch an Freundschaft glauben. Er sagte sich wieder einmal, dass alle gerissener und brutaler im Leben vorgingen als er selbst. Die große Aufgabe war, wie ward man energisch? Er setzte sich stramm hin und blitzte. Mehr unternahm er lieber nicht. Bei einem Herrn von der Staatsanwaltschaft konnte man nie wissen. Übrigens lenkte Jadasson zu etwas anderem über. Wissen Sie schon, dass in der Regierung und bei uns im Gericht ganz sonderbare Gerüchte umgehen? Über das Telegramm seiner Majestät an den Regimentskommandeur? Der Oberst soll nämlich behaupten, er habe gar kein Telegramm bekommen. Dietrich behielt trotz innerem Erbeben eine feste Stimme. Aber es hat doch in der Zeitung gestanden. Jadasson grinste zweideutig. Da steht gar zu viel. Er ließ sich von Klapsch, der seine Glatze wieder in die Tür schob, die Netziger Zeitung bringen. Sehen Sie, in der Nummer hier steht überhaupt nichts, was nicht auf seine Majestät Bezug hat. Der Leitartikel beschäftigt sich mit dem allerhöchsten Bekenntnis zum geoffenbarten Glauben. Dann kommt das Telegramm an den Obersten, dann das Lokale mit der Heldentat des Postens und das Vermischte mit drei Anekdoten über die kaiserliche Familie. »Es sind recht rührende Geschichten«, bemerkte Klapsch und verdrehte die Augen. »Zweifellos«, beteuerte Jadasson. Und Dietrich, sogar so ein freisinniges Hetzblatt muss die Bedeutung seiner Majestät anerkennen. Aber bei dem löblichen Eifer wäre es schließlich möglich, dass die Redaktion die allerhöchste Depesche eine Nummer zu früh gebracht hat. Noch vor ihrer Absendung. »Ausgeschlossen«, entschied Dietrich. »Der Stil seiner Majestät ist unverkennbar.« Auch Klapsch wollte ihn erkennen. Jadasson gab zu, nun ja, weil man nie wissen kann, darum dementieren wir auch nicht. Wenn der Oberst nichts bekommen hat, die Netziger Zeitung könnte es ja direkt aus Berlin haben. Wulko hat sich den Redakteur Notgroschen kommen lassen, aber der Kerl verweigert die Aussage. Der Präsident hat gespuckt. Er ist selbst zu uns gekommen wegen des Zeugniszwangsverfahrens gegen Notgroschen. Schließlich haben wir davon abgesehen und warten lieber das Dementi aus Berlin ab, weil man eben nicht wissen kann. Da Klapsch in die Küche gerufen ward, setzte Jadasson noch hinzu. Komisch, wie? Allen kommt die Geschichte verdächtig vor, aber niemand will vorgehen, weil in diesem Fall, in diesem ganz besonderen Fall, sagte Jadasson mit perfider Betonung und seine ganze Miene, sogar die Ohren sahen perfid aus, gerade das Unwahrscheinliche am meisten Aussicht hat, Ereignis zu werden. Dietrich war starr. Nie hätte ihm so schwarzer Verrat geträumt. Jadasson bemerkte sein Entsetzen und verwirrte sich, er fing an zu zappeln. »Nu, der Mann hat seine Schwächen Ihnen gesagt.« Diederich versetzte fremd und drohend, »gestern Abend schienen Sie davon noch nichts zu wissen.« Jadasson entschuldigte sich, »der Sekt mache natürlich unkritisch, ob Herr Dr. Hässling denn die Begeisterung der übrigen Herren so ernst genommen habe. Einen größeren Nörgler als den Major Kunze gebe es überhaupt nicht.« Diederich zog sich mit seinem Stuhle zurück. Ihm ward kalt, als finde er sich plötzlich in einer Verbrecherhöhle. Mit äußerster Energie sagte er, »auf die nationale Gesinnung der übrigen Herren hoffe ich, mich ebenso verlassen zu können wie auf meine eigene, an der zu zweifeln ich mir auf das Allerbestimmteste verbitten müsste.« Ja, der Sohn hatte seine schneidige Stimme zurück. »Soll das etwa einen Zweifel in Bezug auf meine Person involvieren? So weise ich ihn mit gebührender Entrüstung zurück.« Krähend, so das Klapsch in die Tür spähte, »ich bin der königliche Assessor Dr. Jadasson und stehe auf Wunsch zur Verfügung.« Darauf musste Diederich wohl murmeln, dass er es nicht so gemeint habe. Dann aber zahlte er. Die Verabschiedung war kühl. Auf dem Heimwege schnaufte Diederich. Hätte er sich nicht entgegenkommender verhalten sollen mit Jadasson? Für den Fall, dass Notgroschen redete? Jadasson hatte ihn freilich nötig in dem Prozess gegen Lauer. Auf alle Fälle war es gut, dass Diederich jetzt Bescheid wusste über den wahren Charakter dieses Herrn. Seine Ohren sind mir gleich verdächtig vorgekommen. Wirklich national empfinden kann man eben doch nicht mit solchen Ohren. Zu Hause nahm er sogleich den Berliner Lokalanzeiger vor. Da waren schon die Kaiseranekdoten für die Netziger Zeitung von morgen. Vielleicht kamen sie auch erst übermorgen. Für alle war dort nicht Platz, aber er suchte weiter. Seine Hände zitterten. Da, er musste sich setzen. »Ist dir was, mein Sohn?« fragte Frau Hässling. Diederich starrte die Buchstaben an wie ein Märchen, das Wahrheit ward. Da stand es. Unter anderen unbezweifelten Dingen in dem einzigen Blatt, das seine Majestät selbst las. Innerlich, in so tiefer Seele, dass er es selbst kaum hörte, murmelte Diederich, »Mein Telegramm!« Das bange Glück sprengte ihn fast. Konnte es sein? Hatte er richtig vorausempfunden, was der Kaiser sagen würde? Sein Ohr reichte in diese Ferne. Sein Gehirn arbeitete gemeinsam mit. Die unerhörtesten mystischen Beziehungen überwältigten ihn. Aber das Dementi konnte noch kommen. Er konnte zurückgeschleudert werden in sein Nichts. Diederich verbrachte eine angstvolle Nacht, und am Morgen stürzte er sich auf den Lokalanzeiger. Die Anekdoten, die Denkmalsenthüllung, die Rede aus Netzig. Da stand von den Ehrungen, die dem Gefreiten Emil Pacholke zuteil geworden waren, für seinen vor dem inneren Feind bewiesenen Mut. Alle Offiziere, der Oberst an der Spitze, hatten ihm die Hand gedrückt. Er hatte Geldgeschenke bekommen. Bekanntlich hat der Kaiser den braven Soldaten schon gestern telegrafisch zum Gefreiten befördert. Da stand es. Kein Dementi, eine Bestätigung. Er machte Diederichs Worte zu den seinen. Und er führte die Handlung aus, die Diederich ihm unterlegt hatte. Diederich breitete das Zeitungsblatt weit aus. Er sah sich darin wie in einem Spiegel, und um seine Schultern lag Hermelin. Diesen Sieg und Diederichs schwindelnde Erhöhung, leider durfte kein Wort sie verraten, aber sein Wesen genügte. Die Straffheit in Haltung und Sprache, das Herrscherauge. Familie und Werkstatt verstummten um ihn her. Södbier selbst musste zugeben, dass ein forscherer Zug in den Betrieb gekommen sei. Und Napoleon Fischer schlich, je aufrechter und heller Diederich dastand, desto affenähnlicher vorbei, die Arme nach vorn hängend mit schiefem Blick und den fletschenden Zähnen in seinem dünnen schwarzen Bart. Als der Geist des gebändigten Umsturzes. Dies war der Moment, gegen Guste Deimchen vorzugehen. Diederich machte Besuch. Frau Oberinspektor Deimchen empfing ihn zuerst allein auf ihrem alten Plüschsofa, aber in einem braunen Seidenkleid mit lauter Schleifen. Und die Hände breitete sie rot und geschwollen wie die einer Waschfrau vor sich hin auf ihren Bauch, so dass der Gast die neuen Ringe immer vor Augen hatte. Aus Verlegenheit gestand er seine Bewunderung, worauf Frau Deimchen sich bereitwilligst darüber ausließ, dass sie und ihre Guste es nun Gott sei Dank zu allem hätten. Sie wüssten nur noch nicht, ob sie sich Altdeutsch oder Louis Caes einrichten sollten. Diederich riet lebhaft zu Altdeutsch, er habe es in Berlin in den feinsten Häusern gesehen, aber Frau Deimchen war misstrauisch. Wer weiß, ob sie so feine Leute wie uns schon besucht haben. Lassen Sie mal, ich kenne das, wenn man so tun muss, als ob man was hat und hat nichts. Hierauf schwieg Diederich ratlos. Und Frau Deimchen trommelte sich mit Genugtuung auf den Bauch. Zum Glück trat Guster ein, heftig rauschend. Diederich schwang sich elastisch aus seinem Fauteuil, sagte schnarrend, gnädigstes Fräulein, und unternahm einen Handkuss. Guste lachte. Reißen Sie sich nur kein Bein aus, aber sie tröstete ihn gleich wieder. Man sieht sofort, was ein feiner Mann ist. Der Herr Leutnant von Brietzen macht es auch so. Ja, ja, sagte Frau Deimchen, bei uns verkehren alle Herrenoffiziere. Gestern sage ich noch zu Guste, sage ich, auf jede Sitzgelegenheit können wir eine Freiherrnkrone sticken lassen, denn überall hat sich schon einer draufgesetzt. Guste verzog den Mund. Aber was die Familien betrifft und sonst überhaupt, ist Netzig doch reichlich spießig. Ich glaube, wir ziehen nach Berlin. Damit war Frau Deimchen nicht einverstanden. Man soll den Leuten den Gefallen nicht tun, meinte sie. Die alte Harnisch ist erst heute, wie sie mein Seidenkleid gesehen hat, fast zerplatzt. So ist Mutter nun mal, sagte Guste. Wenn sie renommieren kann, ist alles gut. Aber ich denke doch auch an meinen Verlobten. Wissen Sie, dass Wolfgang sein Staatsexamen gemacht hat? Was soll er hier in Netzig? In Berlin kann er mit unserem vielen Geld was werden. Diederich bestätigte, er wollte ja schon immer Minister oder sowas werden. Leis höhnisch setzte er hinzu, das soll ja ganz leicht sein. Guste nahm sofort eine feindselige Haltung ein. Der Sohn vom alten Herrn Buck ist eben nicht jeder, sagte sie spitz. Aber Diederich setzte weltmännisch überlegen auseinander, dass es heute auf Dinge ankomme, die der Einfluss des alten Buck nicht verleihen könne. Persönlichkeit, großzügigen Unternehmungsgeist und vor allem eine stramme nationale Gesinnung. Das junge Mädchen unterbrach ihn nicht mehr. Sie sah sogar mit Respekt auf seine kühnen Schnurrbartspitzen. Aber das Bewusstsein, Eindruck zu machen, riss ihn zu weit fort. Von alledem habe ich bei Herrn Wolfgang Buck noch nichts bemerkt, sagte er. Der philosophiert und nörgelt und im Übrigen soll er sich ziemlich viel amüsieren. Na, schloss er. Seine Mutter war ja auch eine Schauspielerin. Und er sah fort, obwohl er fühlte, dass Gustes drohender Blick ihn suchte. »Was wollen Sie damit sagen?« fragte sie. Er tat überrascht. »Ich? Gar nichts. Ich meinte, wie reiche junge Leute in Berlin nun mal leben. Bucks sind doch eine vornehme Familie.« »Das wollen wir hoffen«, sagte Guste schroff. Frau Deimchen, die gegähnt hatte, erinnerte an die Schneiderin. Guste sah Diederich erwartungsvoll an, ihm blieb nichts übrig, als aufzustehen und seine Verbeugung zu machen. Den Handkuss unternahm er nicht mehr mit Rücksicht auf die gespannte Stimmung. Aber im Vorzimmer holte Guste ihn ein. »Wollen Sie es mir jetzt vielleicht sagen?« fragte sie, »was Sie gemeint haben mit der Schauspielerin?« Er öffnete den Mund, schnappte und schloss ihn wieder, stark errötet. Um ein Haar hätte er verraten, was seine Schwestern ihm über Wolfgang Buck erzählt hatten. Er sagte mit mitleidiger Stimme, »Fräulein Guste, weil wir doch so alte Bekannte sind, ich wollte nur sagen, der Buck ist nichts für Sie. Er ist sozusagen erblich belastet von seiner Mutter her. Der Alte war doch auch zum Tode verurteilt. Und was ist denn sonst an den Bucks noch dran? Glauben Sie mir, man soll in keine Familie heiraten, mit der es bergab geht.« »Das ist Sünde gegen sich selbst«, setzte er hinzu. Aber Guste hatte die Hände in die Hüften gestemmt. »Bergab? Und mit Ihnen geht es wohl bergauf, weil Sie sich im Ratskeller betrinken und dann den Leuten Krach machen. Die ganze Stadt spricht von Ihnen, und Sie möchten einer hochfeinen Familie was anhängen. Bergab! Wer mein Geld kriegt, mit dem geht es überhaupt nicht bergab. Sie sind bloß neidisch. Meinen Sie, ich weiß das nicht?« Und sie sah ihn an, die Augen voll Tränen der Wut. Ihm war sehr beklommen. Er hätte Lust gehabt, sich auf die Knie zu werfen, ihr die dicken kleinen Finger zu küssen und dann die Tränen aus den Augen. Aber ging denn das? Inzwischen zog sie alle rosigen Fettpolster ihres Gesichtes herunter zu einem Ausdruck der Verachtung, machte kehrt und schlug die Tür zu. Dietrich stand mit angstklopfendem Herzen noch eine Weile da. Dann trollte er sich im Gefühl seiner Kleinheit. Er bedachte, dass für ihn hier nichts zu machen gewesen sei. Die Sache gehe ihn nichts an. Guste sei mit all ihrem Geld doch immer nur eine fette Gans. Und das beruhigte ihn. Wie dann eines Abends Jadasson ihm mitteilte, was er in Magdeburg beim Gericht erfahren habe, da triumphierte Dietrich. 50.000 Mark, das war alles. Und deswegen ein Auftreten wie die Gräfinnen. Ein Mädchen von dermaßen schwindelhaftem Gebaren passte freilich besser zu den verkommenen Buchs als zu einem kernigen und treugesinnten Mann wie Dietrich. Da war Käthchen zillig vorzuziehen, äußerlich Guste ähnlich und mit fast ebenso starken Reizen geschmückt, empfahl sie sich außerdem durch Gemüt und ein entgegenkommendes Wesen. Er kam öfter zum Kaffee und machte ihr eifrig den Hof. Sie warnte ihn vor Jadasson, was Dietrich als nur zu berechtigt anerkennen musste. Auch sprach sie mit äußerster Missbilligung von Frau Lauer, die mit Landgerichtsrat Fritsche. Was Lauers Prozess betraf, war Käthchen Zillig die Einzige, die ganz auf Dietrichs Seite stand. Denn diese Sache nahm für Dietrich ein drohendes Gesicht an. Jadasson hatte erreicht, dass die Staatsanwaltschaft durch einen Ermittlungsrichter die Zeugen jenes nächtlichen Vorfalls vernehmen ließ. Und so zurückhaltend Dietrich sich vor dem Richter geäußert hatte. Die anderen machten ihn verantwortlich für ihre Verlegenheiten. Die Herren Kohn und Fritsche wichen ihm aus. Der Bruder des Herrn Buck, ein so höflicher Mann, vermied seinen Gruß. Heuteufel pinselte ihn grausam, lehnte aber jedes Privatgespräch ab. An dem Tag, da es bekannt ward, dass das Gericht dem Fabrikbesitzer Lauer die Anklageschrift zugestellt habe, fand Dietrich seinen Tisch im Ratskeller leer. Professor Kühnchen zog sich eben den Mantel an. Dietrich konnte ihn noch am Kragen packen, aber Kühnchen hatte es eilig. Er musste im Freisinnigen Wählerverein gegen die neue Militärvorlage reden. Er entwischte. Und Dietrich dachte enttäuscht jener sieghaften Nacht, als draußen das Blut des inneren Feindes, hier aber Sekt geflossen war und als unter den Nationalgesinnten Kühnchen der kriegslustigste gewesen war. Jetzt sprach er gegen die Vermehrung unseres ruhmreichen Heeres. Dietrich sah, einsam und verlassen, in seinen Dämmerschoppen. Da erschien Major Kunze. »Nanu, Herr Major«, sagte Dietrich mit erzwungener Munterkeit, »von Ihnen hört man ja gar nichts mehr.« »Von Ihnen umso mehr«, der Major knurrte, blieb in Hut und Mantel stehen und sah sich um wie in einer Schneewüste. »Kein Mensch da!« »Wenn ich Sie zu einem Glas Wein einladen darf«, wagte Dietrich zu sagen, aber er kam übel an. »Danke. Ihr Sekt liegt mir noch im Magen.« Der Major bestellte Bier und saß da, stumm und mit einem Gesicht zum Fürchten. Um nur das schreckliche Schweigen zu beenden, sagte Dietrich drauf los. »Nun, und der Kriegerverein, Herr Major? Ich habe immer geglaubt, ich würde einmal was hören über meine Aufnahme.« Der Major sah ihn lange nur an, als wollte er ihn fressen. »Ach so, Sie haben geglaubt. Sie haben wohl auch geglaubt, es würde mir eine Ehre sein, wenn Sie mich in Ihre Skandalaffäre hineinziehen.« »Meine?« stotterte Dietrich. Der Major donnerte. »Jawohl, Herr! Ihre! Dem Herrn Fabrikbesitzer Lauer ist mal ein Wort zu viel rausgerutscht. Das kann vorkommen, sogar bei alten Soldaten, die sich für ihren König haben zu Krüppeln schießen lassen. Sie aber haben den Herrn Lauer raffinierterweise zu seinen unbedachten Äußerungen verleitet. Das bin ich bereit, vor dem Untersuchungsrichter zu bekunden. Den Lauer kenne ich. Er war in Frankreich mit und ist in unserem Kriegerverein. »Sie, Herr, wer sind denn Sie? Weiß ich, ob Sie überhaupt gedient haben? Her mit Ihren Papieren!« Dietrich griff in die Brusttasche. Er würde stramm gestanden haben, wenn der Major es befohlen hätte. Der Major hielt sich den Militärpass weit von den Augen fort. Plötzlich warf er ihn hin. Er feixte grimmig. »Na also, Landsturm mit Waffe. Habe ich es nicht gesagt? Plattfüße wahrscheinlich.« Diederich war bleich, bebte bei jedem Wort des Majors und hielt beschwörend die Hand vor sich hin. »Herr Major, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass ich gedient habe. Infolge eines Unglücksfalles, der mir nur zur Ehre gereicht, musste ich nach 3 Monaten austreten. Solche Unglücksfälle kennen wir.« »Zahlen. Sonst wäre ich ganz dabei geblieben,« sagte Diederich noch mit fliegender Stimme. »Ich war mit Leib und Seele Soldat, fragen Sie meine Vorgesetzten.« »Land.« Der Major hatte schon den Mantel an. »Ich will Ihnen bloß noch sagen, Herr, wer nicht gedient hat, den gehen die Majestätsbeleidigungen anderer Leute den Teufel an. Majestät legt keinen Wert auf nicht gediente Herrschaften. Trotzmacher«, sagte er zum Wirt, »Sie sollten sich Ihr Publikum genauer ansehen. Wegen eines Gastes, der mal zu viel da ist, ist nun der Herr Lauer beinahe verhaftet worden. Und ich muss mit meinem steifen Bein zu Gericht als Belastungszeuge und es mit allen Leuten verderben. Der Harmonieball ist schon abgesagt. Ich bin beschäftigungslos. Und wenn ich hier zu Ihnen komme«, er warf wieder einen Blick wie über Schneewüsten, »ist kein Mensch da. Außer, natürlich, der Denunziant«, schrie er noch auf der Treppe. »Mein Ehrenwort, Herr Major«, Diederich lief hinterher, »ich habe keine Anzeige erstattet. Das Ganze ist ein Missverständnis.« Der Major war schon draußen. Diederich rief ihm nach, »wenigstens bitte ich um Ihre Diskretion.« Er trocknete die Stirn. »Herr Grützmacher, Sie müssen doch einsehen«, sagte er mit Tränen in der Stimme. Da er Wein bestellte, sah der Wirt alles ein.